Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Kann, so kann man auf den Punkt bringen, wie das Filmfestival sich in diesem Jahr wieder alle Kritik sehen will. Tag 3 in dieser Frühlingswoche an der Côte d'Azur geht zu Ende. Der rote Teppich ist Schnee von vorgestern und ob Jim Jarmusch Grund haben wird, auf die Goldene Palme zu klettern, das bleibt bis Sonntag abzuwarten. Anke Lewicke in Cannes, bewahrheitet sich denn bei den anderen Wettbewerbsfilmen, was angekündigt wurde, dass dieses Jahr von Genrefilmen nur so wimmelt? Ja, das kann man schon sagen. Ich habe ein Märchen gesehen, ich habe einen Western gesehen und einen Polizeithriller. Und im Genre kann das Kino doch immer so Kino sein, die eigene Künstlichkeit feiern, die Mittel zur Schau stellen, Musik, Kamera, Montage. Und dann gibt es doch aber gleichzeitig immer so bewährte Erzählmuster, die wir alle kennen, Wiedererkennungseffekt. Und wenn man diese Muster aber neu variiert, neu zusammensetzt, dann kann ja vielleicht auch immer ein bisschen die Wirklichkeit einfließen und dann gibt es ja auch so Stereotypen, immer Klischeefiguren, die können aber auch, wenn man es geschickt macht, ein überraschendes Eigenleben entwickeln und dann kann sich das Genre wirklich für gesellschaftliche, politische Stimmung öffnen und deshalb fahren wir ja alle auch immer zu Festivals, weil wir uns fragen, was hat das Kino uns denn über unsere Wirklichkeit zu erzählen? Ja, und im Genre kann es manchmal auch unterhaltsam sein. Umso spannender die Frage, welche Wettbewerbsfilme es heute aus Brasilien und Frankreich beziehungsweise Senegal gab. Ja, es gab einen sehr, sehr schönen Film, der hat mich wirklich überrascht und deshalb fährt man eigentlich zum Festival. Das ist eine junge Regisseurin, ihr erster abendfüllender Spielfilm. Mati Diop, sie ist Französin, aber sie hat senegalesische Wurzeln und dort spielt auch ihr Film Atlantik. Und das ist so ein sehr schöner und trauriger Film gewesen und der geht eigentlich sehr dokumentarisch los. Wir sehen junge Männer, wie sie arbeiten auf einer Baustelle, dann kriegen sie aber ihren Lohn nicht ausgezahlt. Dann lernen wir das Mädchen Ada kennen, sie liebt einen dieser jungen Männer, aber sie muss einen anderen heiraten in 10 Tagen. Das wollen ihre traditionellen Eltern so. Und ganz schnell ist man in diesem Lebensumfeld drin und dann kriegt Ada auf einmal mit, dass ihr Freund, den sie eigentlich liebt, mit anderen Jungs abgehauen ist über den Atlantik, deshalb auch der Titel. Und dann fängt auf einmal ein Märchen an, weil man hört, oh, diese Jungs sind mit dem Schiff gekentert, es gab einen Sturm. Und in der vorislamischen Kultur gibt es ja die Tradition des Dschinn, also des Geists, der dann von Menschen Besitz nimmt. Und diese Jungs kehren eben als Geister zurück, immer des Nächtens. Und das ist dann so ganz interessant erzählt, wie sie eigentlich um ihr Recht, um ihr Geld und um ihre Liebe kämpfen. Und diese märchenhafte Form hat trotzdem immer was, dass man ganz viel von der Wirklichkeit einfach da mitbekommt, von den Traditionen. Aber gleichzeitig entwickelt der Film in seiner Märchenhaftigkeit auch eine unheimlich schöne Utopie. Und wenn man Genre so einsetzt, dann ist man im Kino und gleichzeitig aber auch im Senegal gewesen. Und kann der Film aus Brasilien da mithalten? Ja, der Film aus Brasilien, das ist ein Western, aber der war auch eigentlich sehr, sehr interessant. Das ist ein Western, der in einer nahen Zukunft spielt. Das ist so eine einsame Landschaft am Anfang, eine abgelegene Ortschaft. Man fährt über eine Straße dorthin. Überall liegen schon Särge rum. Und dann ist dieser Film zu Beginn auch sehr dokumentarisch wieder. Man lernt die dörfliche Gemeinschaft bei einer Beerdigung kennen. Und das ist unheimlich schön gefilmt, wenn dann die ganzen Menschen da stehen, jung und alt und mit weißen Taschentüchern winken, wenn der Sarg runtergelassen wird. Und dann passieren aber ganz seltsame Dinge. Also die Uhren gehen nicht mehr und plötzlich stellt man fest, wenn man GPS anmacht, dass diese Ortschaft von der Landkarte verschwunden ist und dann passieren auch mysteriöse Morde und dann auftritt Udo Kier. Oh. Er spielt einen amerikanischen Geschäftsmann, der Safari-Jagden auf Menschen organisiert und die Dorfbewohner sind auf einmal total bedroht und das klingt jetzt alles so abstrus, wenn man das so nacherzählt, aber im Grunde wird durch dieses Western-Genre und durch den Kampf dann doch auch viel transportiert, was sich gerade in Brasilien abspielt. Also es geht auch viel um korrupte Politiker, es geht um eine Regierung, denen eigentlich, ja, was mit den Bewohnern los ist, letztlich egal ist, auch wenn sie dann da einfach abgeschossen werden. Das ist natürlich ein überhöhtes Bild und das funktioniert ganz gut und gerade auch aus der Kombination, dass diese Menschenjäger wirklich aus so einem B-Movie kommen, so Killer sind und dann gleichzeitig aber die Dorfgemeinschaft wieder sowas sehr, wie ich schon sagte, Dokumentarisches hat, aus dem Leben kommt. Und dadurch kriegt der Film eine ganz interessante Reibung und man könnte vielleicht auch von einer politischen und sehr blutigen Politparabel sprechen. Also der Genre Western und das Genre Märchen. In welche Kategorie fällt denn das Regiedebüt Die Elenden nach Victor Hugo? Das würde ich sagen, ist mal ein Polizeithriller und das ist jetzt nicht eine 1:1-Verfilmung. Also das, was der Film auf alle Fälle übernimmt, ist das Argot, was ja Victor Hugo auch schon hatte, diese Sprache der Leute, die eben nicht zum großen Kuchen abbekommen haben, die am Rand der Städte leben. Und hier spielt der Film eben an der Banlieue und wir lernen die Banlieue kennen durch die drei Polizisten. Da haben wir auch wieder diese typischen Genrefiguren. Da ist eben ein Gesetzeshüter, der überschreitet die ganze Zeit seine Grenzen, ist eben auch ein Rassist. Dann haben wir einen Imam, den kennen wir auch aus dem Genre. Es gibt ja immer so wieder die Figur des Ruhestift, dass der versucht, Frieden reinzubringen. Dann haben wir einen selbsternannten Bürgermeister und wir haben natürlich viele Jugendliche, die überhaupt nicht wissen, was sie mit ihrem Tag anfangen sollen. Und es geht dann um Diebstahl. Es geht darum, dass die Polizei einen dieser Jungen schwer verletzt. Das wird von der Drohne auch gefilmt. Aber trotzdem einigen sich diese Parteien dann darauf, der Imam, der selbsternannte Bürgermeister und die Polizei, dass man die Polizisten nicht verrät. Und dadurch fühlen sich die Jugendlichen aber noch mehr gedemütigt, weil sie haben eigentlich gar kein Recht auf ihrer Seite. Und das ist im Grunde eine interessante Geschichte, aber der Film setzt zu sehr auf Action. Der ist gut gemacht, aber er vergisst einfach den Alltag zu erzählen. Und es ist, für mich ist es auch so, dass zu sehr ein Überschuss an Testosteron in Szene gesetzt wird, anstatt das eigentlich zu reflektieren, was dort Sache ist. Was so am Ende bleibt, ist aber eine Wut von diesen Kids. Und diese Wut hat sicher auch was sehr Reales. Drei Wettbewerbsfilme in Cannes gesehen von Anke Lewicke in unserem Studio in Cannes.